einfach nicht mehr da. Du liegst jetzt in der Erde drin, wo ich dann doch jeden Tag bei dir bin. Mein Herz zerbricht in meiner Brust. Ich verliere meine Lust. Mein Herz zerbricht in meiner Brust. Ich verliere meine Lust. Und nun wär ich gern oben bei dir. In den Namen will ich dich nicht. Doch leider ist es noch nicht Zeit. Ich muss mich gedulden. Mein Herz zerbricht in meiner Brust. Ich verliere meine Lust. Mein Herz zerbricht in meiner Brust. Ich verliere meine Lust. Und nun steh ich hier an deinem Grab. Dort erscheint kein Licht. Zu meiner Überraschung schaust du mir von dort aus ins Gesicht. Mein Herz zerbricht in meiner Brust. Ich verliere meine Lust. Mein Herz zerbricht in meiner Brust. Ich verliere meine Lust.